blödes Ehrenhorn so. Verdammt nochmal! Bei uns gibt's Regeln und es gibt nichts anderes, als sich an diese Regeln zu halten. Titel wird geschrieben und das schreibe ich so, dass es ein Permamann ist. Ich hab gerade eine Juristin hinter mir stehen. Super! Super! Super! Ich hab die Chance voll! Daran kommt! Das ist für mich eine E-Mail und ich habe Music Rage Platz. Mich interessiert keine Oma, die mit einem Kaffee trinken gehen will. Ich kann nicht, Oma. Ich hab dort was zu tun. Dann jetzt wie beim Hund. Das kann es nicht sein. Presse zu, Kleister mit der Faust. Du bist eh nur ein Sohn. Glaub mich hinten raus, wer du bist. Das kostet mich auch noch eine Zeile. Glaube mir, du bist deines Lebens nie wieder froh. Und jetzt verpiss dich heraus, du Hurensohn. Weil ansonsten vergiss ich mich. Und dann tue ich alles, was ich kann. Wie dumm kann man sein? Wie asozial kann man sein? Und wie respektlos kann man sein? Raus hier, du Stück Dreck. Arschloch, bitte, Hurensohn. Ich hab die Chance voll. Arschloch, bitte, Hurensohn. Arschloch, bitte, Hurensohn. Du bist eh nur ein Sohn. Arschloch, bitte, Hurensohn. Ich hab die Chance voll. Arschloch, bitte, Hurensohn. Arschloch, bitte, Hurensohn. Wenn das nicht passt, kann sich jetzt verpissen. Du bist eh nur ein Sohn. Jeder Sockel, jede Verzauberung, jeder kleine Scheiß, 5000 Gold in die Bank. Dankeschön.